Kapitel 55 Konjunktiv 2 Übung 1 Beispiel Hast du viel Geld? Nein, aber ich hätte gerne viel Geld. Nein, aber ich hätte gerne viel Geld. Nein, aber ich hätte gerne viel Geld. Und jetzt sie. Hast du viel Geld? Nein, aber ich hätte gerne viel Geld. Bist du reich? Nein, aber ich wäre gerne reich. Fährst du in Urlaub? Nein, aber ich würde gerne in Urlaub fahren. Fliegst du nach Hawaii? Nein, aber ich würde gerne nach Hawaii fliegen. Hast du viel Zeit? Nein, aber ich hätte gerne viel Zeit. Lernst du schnell? Nein, aber ich würde gerne schnell lernen. Bist du ein Genie? Nein, aber ich wäre gerne ein Genie. Kaufst du viel ein? Nein, aber ich würde gerne viel einkaufen.